begrüßen zu diesem September-Seminar, beinahe zusammenfallend mit dem berühmten Termin 11.9., zu dem jetzt aber schon überall Vorbereitungen getroffen werden, einschließlich neuer Gesetze. Ich möchte euch alle zunächst mal von Rigolf Hennig sehr herzlich grüßen, der, wie ja die Mehrzahl wissen, in Achim einsitzt, der gehofft hatte, an diesem Wochenende Freigang zu bekommen, was er aber leider nicht bekommen hat, und zwar deswegen, weil er noch plötzlich zwei laufende Verfahren mitgeteilt bekommen hat, zwei neue. Das eine dieser neuen laufenden Verfahren bezieht sich auf seine Einlassung in Lüneburg vor Gericht, was ja eigentlich haarsträubend ist, und das zweite weiß er den Grund nicht, das wird er erst erfahren von der Polizei, hat er mir geschrieben. Hoffentlich hängt es nicht mit seiner Zeitschrift zusammen. Und jedenfalls geht es ihm einigermaßen erträglich, die sind auch recht großzügig, hat mir seine Frau gesagt, im Hinblick auf Besuch, da drücken sie beide Augen zu und die kann öfter hingehen und so weiter, als eigentlich zugelassen wäre. Das geht alles in Ordnung. Wie das mit der Zensur ist, weiß ich nicht, aber ich fürchte, dass es mehr zensiert wird, als Rigolf Hennig in seiner Gutgläubigkeit denkt. Und wir sollten ihm sicher nicht Dinge schreiben, die ihm schaden. Das wäre nicht sinnvoll. Er möchte gerne etwas zu tun haben, das verstehe ich ja auch. Und deswegen habe ich ihn gebeten, Buchbesprechungen zu machen, weil ich annehme, das ist das Ungefährlichste. Er hat jetzt auch eine Schreibmaschine. Und ich habe ihm jetzt den großen Wendig besorgt, dass er den bespricht. Das wäre ja sehr schön und auch für den Verlag hilfreich. So, das zu Rigolf Hennig. Zu unserer Veranstaltung heute kann ich nur mitteilen, dass wir gestern den Eindruck noch hatten, gestern Nachmittag, dass hier irgendetwas vorbereitet wird, weil ein Autor aus Bielefeld, ein Autor aus Minden und ein Autor aus Herford hier sich länger in der Straßenkreuzung aufhielt und das Gelände beging. Aber als ich die Polizei dann anrief, beziehungsweise den Staatsschutz, war denen nichts bekannt und sie haben zwar einen netten Besuch hier gemacht, aber es ist alles friedlich geblieben und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Jedenfalls haben sich keine weiteren Anzeichen irgendwo zur Kenntnis gegeben. Dann steht heute auf dem Programm heute Abend ein Bericht über Wunsiedel. Ich kann nur insofern darauf hinweisen, dass in der nächsten Stimme des Gewissens ein Bericht über Wunsiedel kommt und auch das für uns erstaunlichste Ereignis von Wunsiedel, was Blickfang Nummer 1 auf der Meile der Demokratie war. Das war ein Hakenkreuz, völlig unversehrt, das sich auf einem hellgrünen Hintergrund aus einer Mülltonne erhob, den Deckel davon schleudernd. Man könnte also sagen, und so habe ich auch den Kommentar in der Stimme des Gewissens, in Wunsiedel wird die Auferstehung des unversehrten Hakenkreuzes aus dem Müll der Geschichte zelebriert. Es ist uns unerklärlich, wie das erlaubt sein kann. Und dieses Bild werden wir auch bringen, es war wirklich, also es war über eine ganze Hauswand, es war also verblüffend wirklich. Und das Schönste an der Sache, entschuldige, dass ich unterbreche, ist das, dass der Text, der an sich jetzt zeigt, was damit eigentlich gemeint war von denen, dass er verdeckt war durch eine Bude, die konnte keiner lesen. Ja doch, es stand oben drauf, Nazis mit Fragezeichen. Und dazu habe ich dann als Kommentar geschrieben, Nazis mit Fragezeichen kann ja nur heißen Nationalzionisten. Und die will ja wohl keiner haben angesichts des Libanon-Krieges. In der nächsten Ausgabe. Großartig. Und dann habe ich dem Bürgermeister geschrieben, der ja, das muss man ihm wirklich anerkennen, verhindert hat, oder jedenfalls sich öffentlich dagegen ausgesprochen hat, dass das Grab von Hess eingeebnet wird und die Asche in die Isar gestreut wird, wie der Leiter des Felsentheaters in Wunsiedel, Herr Lerchenberg, als Antrag eingebracht hatte. Und der Bürgermeister hat gesagt, nein, das machen wir nicht, das ist Totenschändung. Das gehört man zur Grabschändung, das ist eine Straftat. Und außerdem war der Bürgermeister in einem Interview befragt worden, was finden Sie dasjenige, was Sie am meisten erregt und auf die Palme bringt und ärgert. Und das hat er geantwortet, Unehrlichkeit und Unkorrektheit. Und dann war eine andere Frage, was ist für Sie ein Held? Und da antwortet er, das ist ein Mensch, der gegen alle Widerstände, das was nicht sehr beliebt ist, dennoch durchsetzt um des Guten willen. Und da habe ich ihm geschrieben dazu, das finde ich großartig, das kann ich voll unterstreichen, diese beiden Antworten. Und dass sie sich gegen die Einebnung des Hessgrabes eingesetzt hat, ist dankenswert. Aber wenn Sie für Ehrlichkeit sind, dann frage ich mich, ob es nicht schon eine Unehrlichkeit ist, dass von Wunsiedel ist bunt gesprochen wird. Denn nachdem die Braunen verboten worden sind, sind nur noch die Roten mit ein bisschen Grün garniert da. Das ist aber für mich eher einfarbig, während es früher wenigstens zweifarbig war, aber weit entfernt von bunt. Und außerdem habe ich in der Zeitung immer nur gelesen von dem Verbrecher oder verschiedene Zeitungen, alle Zeitungen hatten darüber berichtet, Verbrecher oder Kriegsverbrecher Hess. Und ich habe keine Distanzierung ihrerseits dazu gefunden. Kann mir auf der anderen Seite aber nicht vorstellen, dass Sie einfach nur die Parolen der Antifa so übernehmen. Muss also doch wohl davon ausgehen, dass Sie Argumente haben. Da Sie Rudolf Hess nicht selber gekannt haben, seine Frau, sein Sohn wahrscheinlich auch nicht, gehe ich davon aus, dass Sie zumindest die Briefe von Hess an seine Frau aus dem Gefängnis gelesen haben, dass Sie sich mit dem Buch Ihres Parteigenossen von der CSU, Alfred Seidel, der Verteidiger von Hess, befasst haben, der ja sogar Innenminister in Bayern war, dass Sie aber auch den Martin Allen, den englischen Historiker, mit seinen neuen Untersuchungen zu dem Hessfluch kennen und wahrscheinlich auch den Film gesehen haben. Wenn Sie nun trotzdem der Überzeugung sind, dass es sich um einen Verbrecher handelt, dann würde mich es wirklich äußerst interessieren, Ihre Argumente und Gründe dafür kennenzulernen. Sie müssen ja Gründe dafür haben. Und deswegen würde ich anregen, dann habe ich ihm noch geschrieben, außerdem, er ist überzeugter Christ, hat er auch gesagt, geht in die Kirche, hält viel vom Christentum. Und dann habe ich ihm noch gesagt, außerdem kennen Sie ja das Wort aus Johannes 8, 32, die Wahrheit wird euch frei machen. Und es geht um Wahrheitsfindung, wenn so unterschiedliche Ansichten im Raume stehen. Sie werden auch das andere Wort kennen, was ist Wahrheit von Pilatus. Und dann habe ich ihm gesagt, um diese Wahrheit, nun diese Wahrheitsfindung in die Tat umzusetzen, würde ich anregen, dass er im nächsten Jahr eine öffentliche Erörterung, wer war Rudolf Hess, in Wunsiedel macht und dafür sorgt, dass die nicht durch Chaoten gestört wird. Und das wäre dann nach seiner eigenen Definition von dem Helden heldenhaft und erstrebenswert. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, was der Herr antwortet. Das hoffe ich, dass die Polizei, das habe ich auch berichtet, können die anderen noch bestätigen, die dabei waren, es waren ja mehrere dabei, die hier sind, war wirklich ungewöhnlich zuvorkommend. Und der Staatsschutzbeamte hat dann ja sich das Buch, das Tribunal, erbeten. Ich habe ihn gefragt, ob er es gerne hätte, um zu wissen, was wir eigentlich gemacht haben, denn er hat es ja so nicht wahrnehmen können. Und ich habe ihm auch geschrieben, es täte mir sehr leid, dass wir ihm das nicht nochmal aufführen konnten und der ganzen Hundertschaft, das wäre für die doch sicher auch interessant gewesen. Und habe ihm also das Tribunal geschickt und hoffe, dass die Sachen, die er einbehalten hat, irgendwann zurückkommen. Darunter ist nämlich auch mein Koffer, den ich für die vielen Prozessreisen brauche. Und weil da alles drin eingepackt ist. Aber auffällig war, dass wir wurden an einen großen Tisch geführt, wo alles Material, wir durften nichts mitnehmen, ausgebreitet lag. Und dann kriegten wir alles Schriftliche wieder. Ich hatte gerade 10 Bücher das Tribunal bestellt, die lagen da in einem Paket. Wir hatten einen Kasten mit ganz vielen Stimmen des Gewissens. Das hat er unbesehen uns alles mitgegeben. Nur einer hat sich aus dem Kasten eine Stimme des Gewissens rausgezogen. Aber die Vorhänge und die Richtertalar, Roben, die Richterroben und so, das hat er alles behalten. merkwürdig, nicht? Also nach dem Stück. Nach dem Stück. Das hat er alles behalten, das haben wir auch noch nicht zurück. Und jetzt müssen wir abwarten. Das war Teil des Stücks. Das war Teil, ja, das war Akt 2. Das war das weniger gekonnte Akt, der weniger gekonnte Akt 2 unserer Vorführung des Tribunals, würde ich sagen. Unsere Vorführung. Wir haben es eigentlich genau so gewünscht. Ja, ja. Der Reineke sagte nur, jetzt fehlt nur noch die Polizei. Die kam nämlich in, wir hatten es völlig fertig, das Stück. Wir sangen gerade, wenn alle untreu werden. Da kamen zögernd so einige Polizisten. Vielleicht muss ich vorher noch sagen, es war eine Art Tinkplatz, so habe ich es genannt. Ein etwas erhöhter Rasenplatz, Baum umstanden, in der Mitte eine große Linde und darum nochmal ein Baumkreis. Also ein optimaler Platz. Das war früher mal eine alte Burg, die sie aber abgetragen haben. Der Burggraben war noch in etwas zu sehen und zu durchschreiten. Also diese Polizisten kamen da runter rauf, standen da etwas zögernd, wurden immer mehr und dann haben wir ihnen nochmal das ganze Lied mit allen Versen vorgesungen, wenn alle untreu werden. Ja, wir haben da nochmal ein festes Buch gesungen. Gott, das war der... Ach, ein Fest auch noch, ja. Und dann kam die Polizei. Ja. Da sagen wir, wenn alle untreu werden, ein Fest. Als sie als Polizei kamen, haben wir es dann nochmal. Eine feste Burg ist unser Gott. Ja. Ich habe doch mit wem, ich weiß es. Ja. Also. Am Anfang haben wir es aber auch gesungen. Ja, ja. Genau. Aber wir haben gesungen, wenn alle untreu werden, ja. Dann nichts kann uns rauben. Und als wir den letzten Ton gesungen hatten, Deutschland stirbt nicht, da kam der Forscher, der vorne weg, kam angelaufen. Und dann haben wir nochmal gesungen, die feste Burg ist unser Gott. Ja, so war es. Haben sich auch brav angehört. Gut. So, möchte noch jemand ergänzen, bitte? Klaus, willst du noch was zu sagen? Er bringt den Film morgen. Will sie nicht. Achso, du willst sie nicht. Ja, ich habe gesagt, das ist eigentlich schade, weil wir es doch live aufführen bei der VRBHV-Sitzung. Ja, aber jetzt nicht nur der Film, es ist ja nicht nur da drauf, die Aufführung, die wird ja nicht auch anders, weil er... Ja, ja, länger. Und hier ist ja auch die ganzen Umstände vorher, das Hakenkreuz ist auch drauf und so weiter. Ist auch drauf. Ja, ist alles drauf. Sollte man sich vielleicht eine Stunde Zeit nehmen, ne? Ja, muss man mal sehen. Und zum Schluss auch der Hof, wie die Polizei uns behandelt, ist auch drauf. Ja, also eins... Das kriegst du hier durch. Also eins muss ich nur sich noch sagen von der Polizei. Der Rolf Reuter aus Berlin, der Musikdirektor, war da und musste unbedingt am Sonntag zu einem musikalischen Termin nach Berlin. Er hatte nur einen Zug um 17.40 Uhr. Und ich hatte eigentlich ihm mein Wort gegeben, dass er pünktlich zu dem Zug kommt und hatte in meinem Auto auch schon sein ganzes Gepäck, 4 Teile. Und nun wurden wir also von der Polizei, von dem Tinkplatz weg, alle eingeladen, einzeln, in kleinen Gruppen und unten nach Wunsiedel ins Polizeigebäude gefahren. Die Autos blieben oben stehen. Unsere ganzen Sachen mussten da unten wieder ausgebraten werden. Und dann wurden nochmal die Personalien aufgenommen, diesmal in einen Rechner. Das konnte man anscheinend nicht übertragen. Und es dauerte immer länger. Und ich ging zu dem Einheitsleiter und sagte also, der Herr muss zum Zug. Der Zug geht 17.40 Uhr. Es war 10 vor 5. Der Bahnhof ist 3 Kilometer außerhalb von Wunsiedel. Das muss irgendwie gemacht werden. Da überlegte er und sagte, wenn wir uns beeilen, schaffen wir es vielleicht. Sag ich, ja, dann beeilen Sie sich bitte und nehmen Sie jetzt den Professor zuerst und dann mich, damit ich ihn hinfahren kann. Es wurde 5, es wurde 4:15. Ereignete sich nichts. Und da kam er mit einmal und sagte, würden Sie mir Ihren Autoschlüssel anvertrauen? Ich sagte, ja, wozu? Ja, ich habe eine Polizistin beauftragt, den Professor mit ihrem Auto und dem Gepäck zum Bahnhof zu bringen. Das hat er gemacht. Mit einem weiteren Polizisten, und der Rolf Reuter war so begeistert von der Fürsorge dieser beiden Polizisten im Gegensatz zu Berliner Polizei, dass er mich am Abend noch anrief und sagte, also ich habe schon ein großes Fax dahin geschickt. Also das ist ja eine solche Welt zwischen Berliner Polizei und bayerischer Polizei. Die haben mir in den Zug geholfen, die haben mir alles reingetragen, die haben die Gepäckkontrolle, die sie machen mussten, nicht indem sie das Gepäck ausgeladen, sondern während der Fahrt gemacht, damit keine Zeit verloren ging und so weiter. Also er war hochbegeistert. Also die waren auch wirklich ordentlich. So, bitte. Ja, vielleicht noch eine etwas spaßige oder spaßig in Anführungsstrichen Angelegenheit, dass wir da in diesem Container waren. Ich wusste gar nicht, was da drin sollte, dass da nochmal was aufgenommen wurde. Ich saß da vorne drin und wusste gar nicht, was da ablief. Und da kam ein Polizist rein und sagte zu mir, dann kommen Sie mal wieder. Ja, und ich bin da hinter ihm hergetrottelt. Und da waren wir draußen und dann sagt er zu mir, und jetzt gehen Sie da an die Wand. Das war hinten, wo der große Tisch stand, wo unsere Sachen drauf waren. Und er sagt, und jetzt gehen Sie da an die Wand. Und ich, habt ihr das alle gehört? Der will mich an die Wand stehen. Und da war ein Gelächter unter den Polizisten. Ja. Habt ihr das gehört? Der will mich an die Wand stehen. Und so, auf die Art. Und ein Polizist war da, wenn ich in dessen Nähe kam, sagt er, na, wissen Sie da was Neues? Dem habe ich nämlich einiges erzählt. Ne? Und die waren ganz auf. Ja, jedes Mal, wenn ich da hinkam, wissen Sie da was Neues? Ne? Und so, und dann sag ich, ja klar, was wollen Sie denn hören? Ne? Habe ich das was über Grundgesetz erzählt, sonstige Scherze, ne? Und Polizeirecht und was alles. Ne? Und, ja, es war wirklich. Ja, und zwei Polizisten haben in Anwesenheit von Zeugen, hat mir eine Dame, die dabei war, erzählt, ihr wirklich ganz eindeutig gesagt, dass sie so denken wie wir. Mhm. Wir sollten mal keine Sorge haben. Ja. Zwei junge Polizisten. Wie bitte? Junge. Oder junge, ich? Alles junge. Durchweg junge. Also ich mache die gegenseitige Erfahrung in Hamburg. Ja, es kann ja sein, dass es in Großstädten schlimmer ist, in Hamburg und Berlin, weil die da mehr wirklich auf Gewalt ausgesetzt sind. Es ist unterschiedlich, das heißt, die Frage, welche Einheiten sie haben. Nicht? Das sind, die gehen neuerdings, ist jetzt Folgendes, und das müsste man bedenken, die gehen das in Großstädten dazu über, nicht mehr Polizei einzusetzen, sondern private Wachdienste und so weiter. Die Amerikaner das auch machen, weil sie nämlich langsam merken, dass sie sich auf ihre Leute gar nicht verlassen können. Dass die gar nicht mehr bereit sind, das durchzuführen. Ich habe da nämlich im Unsiedler, das ist immer so mein Ding, dass ich dann so meine Karten ausspiele, indem ich sage, hey Leute, ich war mal beim Bundesgrenzschutz, ja, und wir hätten solche Befehle nicht ausgeführt, hätten wir auch nicht. Ne? Und dann gucken sie einen, manche gehen dann weg und sagen gar nichts, aber die meisten gucken dann an und sagen, ja, meint er, uns macht das Spaß, nicht? Und so geht das also auf diese Art. Und man muss die nur richtig ansprechen, dann kommt auch die Reaktion zurück. Das, wenn man natürlich da so bierernst rangeht und so, ein bisschen Flachs, das funktioniert dann schon. Wenn ich die Uniform schon sehe, diese Leute. Ja, die schwatten in Hamburg, weiß ich. Nie was gegen Polizisten, aber wenn ich die Uniform sehe, dann weiß ich sofort, wer im Dienst der ist. Aber deswegen ist der junge Mann doch ein netter Mann. Ja, wenn ich die Uniform sehe. Karnevalsverein sagt er nur noch in Hamburg. Ja, wir brauchen sie. Ja. Genau wie über den Kaiserkraus. Was sage ich denn, noch? Junge Frau? Das ist aber nicht so schlimm. Und das Ergebnis noch was anderes ist so schlimm. Das ist der Ergebnis. Also ich habe schon zweimal gemacht, da wo ich angehalten wurde, ja, ich gesagt, wer sind Sie denn? Habt ihr die? Oder was sind Sie? Ich wurde ja auch da, die Heimwissen. Karneval? Aber Herr Schlömer, ich glaube, wir müssen wirklich zur Polizei ein anderes Verhältnis aufnehmen, denn wir sind auf die Polizei angewiesen, wenn der Umbruch kommt. Und wenn wir jetzt schon feststellen, wie viele so denken wie wir und eigentlich lieber für uns was tun würden, dann müssen wir das pflegen und erweitern. Ja. Und nicht die zu unseren Feinden machen, wie das die Linken immer machen. Die sollen die Linken als ihre Feinde erleben, das tun sie nämlich auch. Ja. Aber nicht uns. Nicht? Das, wir müssen da also wirklich ein bisschen klüger sein. Das war so genauso wie heute, als ich hochkam, dann habe ich ja noch, wo ist er? Die junge Dame da abgeholt, da bin ich nochmal runtergefahren und im Runterfahren stand da vorne ein Polizist, da habe ich angehalten, Fenster runter, ich sage, ich haben die anderen Kameraden wieder was vor. Ach, da wissen wir nicht, aber wir passen auf. Ja, der Einsatzleiter hier von Floto, der kam ja extra, um mir sozusagen Besuch zu machen, um mir zu sagen, es sehe so aus, als wenn alles ruhig wäre, sie hätten keinerlei Erkenntnisse. Nee, das war auch nicht so. Genau. Aber also die Äußerung alleine auch, wir passen auf. Ja, sie passen auf, das tun die auch, wirklich, das tun die auch. Also die jungen bitte. Polizisten, die uns da zur Polizei gebracht haben, die haben auch unterwegs gesagt, sie verstehen das überhaupt nicht. Nee, nee. Den ganzen Einsatz. Die haben sie wohl erzählt, da würden sie gegen das Kind jetzt rumtreiben. Also die haben auch gesagt, das verstehen sie nicht. Mehrere haben das gesagt. Ich habe auch das ist toll, ne? Gefragt wegen Verhältnismäßigkeit der Mittel und so weiter. Man kann ja so mit Polizeirecht so ein bisschen. Ich sage, was machen Sie denn hier? Nehmen Sie mich fest, assistieren Sie mich. Ne? Sagt er, was mache ich? Ach, das kennen Sie gar nicht, was? Also, die Ausbildung. Ja, also wir hatten das... Da waren Mischling bei, der hat sehr hasse fünf geguckt. Ja, das weiß ich. Also weißt du, was sie dem erzählt haben? Wenn die an die Macht kommen, dann kommen die alle in die Gaskammer. Oder was ich. Ach, haben sie schon die Ersten? Na klar. Es wurden schon die Ersten... Ich hatte mir auch gesehen, vor zwei Jahren auch im Grundsiel. Klar. Da waren auch Mischlinge bei. Natürlich. Bei der Polizei? Ja, ja, sicher. Das so. Sind Besatzungsflüchtlinge. Ja, aber Schwarze. Sicher. Kenn ich nicht. Die Bürger. So, Tim Götte möchte was fragen oder und sagen. Die Frage habe ich, wie ist es der Einsatzleiter Florian, Sie kontaktiert oder haben Sie die informiert, dass wir eine Veranstaltung machen oder haben die vorher gewusst, dass wir was machen? Der Pfarrer hat uns denunziert. Die Polizei wusste gar nichts. Wir haben immer hin und her überlegt. Ich war mit Markus Hafer in der Veranstaltung hier heute. Heute, da steht ja immer Stimme des Gewissens. Ach so, ja. Aber da in Wunsiedel wussten sie im Grunde nichts. Ich war mit Markus Haferkamp, der jetzt in Bayreuth wohnt, 2 Wochen vorher in Wunsiedel und dann haben wir uns die Örtlichkeiten angesehen, sind da durch den Ort 2 Stunden und um den Ort herumgewandert und hatten dann zum Schluss 2 Plätze ausgesucht. Das eine war direkt bei der Kirche, bei der zentralen Kirche. Das bot sich sehr an, aus verschiedenen Gründen, weil es auch ein paar Stühle und so weiter gab und eine Stellwand. Und das zweite war eben dieser Tinkplatz. Und dann haben wir überlegt, was machen wir? Ich glaube, es war nicht ganz unklug. Wir haben dann eine Woche vorher dem Pfarrer von dieser Kirche einen Brief geschrieben. Wir haben ihn nicht um Erlaubnis oder irgendwas gebeten, wir haben nur gesagt, wir wollten dazu beitragen, da wir ja gehört haben, dass Wunsiedel bunt sei, zu dieser Buntheit. Und deswegen hätten wir uns gedacht, wir wollten da ein Theaterstück, das Tribunal in einigen Szenen als Laienspielgruppe aufführen. Und wir beten ihn, diesen Platz an der Kirche für uns zu reservieren. Das hat er postwendend, wie ihm uns der Staatsschutz selber erzählt hat, dem Staatsschutz übergeben, diesen Brief. Und dabei hatten wir noch wir hatten ja dieses große Spruchband gemacht und das passt ja gut zur Kirche, die Wahrheit wird euch frei machen. Und wir hatten ja auch, ein feste Burg ist unser Gott, das ist ja das Lieblingslied von Adolf Hitler ist. Wir haben uns allerdings verkniffen, das draufzuschreiben, diesen Satz. Und das wollten wir sehr, haben wir am Anfang gesungen und dann haben wir noch den Organist, haben wir dem Pfarrer vorgeschlagen, es wäre ja sehr wirkungsvoll und sicher viel besser, wenn der Organist uns dabei begleiten könnte. Ja. Bei offener Kirche. Und das hat er nur dem Staatsschutz gegeben und der Staatsschutz wusste, glaube ich, überhaupt nicht, was er damit anfangen sollte, hatte ich so den Eindruck. In jedem Fall waren die also fixiert an der Kirche, soll was passieren und deswegen kam es auch zu spät. Oh, zum Pfarrer? Ja, wie kam es, dass sie kam? Ja, da war also ein komischer Motorradfahrer oder Mopedfahrer, die wollten da, wie sie hinterher behauptet haben, weil da auch ein kleiner Grillplatz war, was grillen. Und der Platz war jetzt durch uns besetzt, das hat sie geärgert. Und dann haben sie die Polizei alarmiert und haben denen anscheinend gesagt, da sind ganz gefährliche Rechtsradikale, worauf das Rädchen abschnurrte und die zu dem Ergebnis kam, aha, da sind die Skinheads und die Kameradschaften in großer Zahl und also haben sie eine Hundertschaft hingeschickt. Und war natürlich perplex, dass da so eine kleine Theatergruppe war. Und es war nämlich Versammlungen bei hoher Strafe, stand auch überall in den Zeitungen verboten, bis zu 25.000 Euro. Und wir haben ja keine Versammlung gemacht, sondern wir haben uns erkundigt, findet das Theater Martha von Flotow, also das ist eine Oper, nicht? Von Friedrich von Flotow, komischerweise, die wurde an dem gleichen Abend aufgeführt und wir haben gefragt, findet diese Oper statt? Ja, Martha von Flotow findet statt. Und haben wir gesagt, gut, dann findet auch das Tribunal von Flotow statt. Das ist eine Theateraufführung ist nicht verboten. Und zum Pfarrer kann ich noch sagen, erstmal, Ursula ist natürlich eine ganz böse Sache, wenn du einen katholischen Pfarrer mit ein feste Burg ist unser Gott. Das kommt. War ein evangelischer Pfarrer. Die Hauptkirche ist in Wunsiedel evangelisch. Ja, auf jeden Fall der. Nein, nein, ja. Ich habe das dem evangelischen Pfarrer. Nein. Aber der katholische Pfarrer, der hat ja dann noch eine morgens Gott. Nein, der ist ja außerhalb. Die Kirche ist woanders. Die haben uns auch angeguckt. Die kam nicht in Frage. Nein, das ist die Zentrale und merkwürdigerweise in Wunsiedel eine evangelische große Kirche, die evangelische Stadtkirche. St. Veit-Kirche heißt sie. Das ist die dort... Hauptstraße in Maximilian mündet. Ja, aber das war doch katholischer Pfarrer, der dort gepredigt hat. Ja, das war ja ein ökumenischer Gott. Ach so, jedenfalls der hat nämlich was vom... gesagt, wir müssen den Wächterdienst ernst nehmen, hat er gesagt, nicht? Aha. Habe ich auch aufgehört. Ja, also das war nämlich der Grund, warum es an der Kirche nicht ging, weil wir aus dem Programm ersahen, dass genau auf dem Platz, den wir auch gut gefunden hatten, am Nachmittag ein ökumenischer Gottesdienst im Freien stattfinden sollte. Also war der Platz besetzt und der war auch schon umgestaltet, wie wir ihn kennen. Das war der Grund. So. Das war so viel besser. War so besser. Also der Platz war wirklich, den können wir uns merken. Der ist beinahe so wie Heiligenberg. Mhm. Also da gehen wir das nächste Mal hin. Also ich behaupte ganz einfach, dass das dieselbe Wirkung hat wie damals die Sache auf der Wartburg. Könnte sein. Wir haben uns ja auch gesagt, es kommt überhaupt nicht darauf an, wie viele Menschen da sind. Es kommt nur darauf an, dass das, was wirklich stattgefunden hat, in seiner Schrecklichkeit, in seiner Gräußlichkeit, also wirklich, wie es nicht zu überbieten ist, dass das an diesem Ort, an diesem Tag deutlich gesagt wird und sozusagen in die geistige Welt geschrieben wird. Die sind unter diesen Umständen zu Tode gebracht worden. Denn es ist, und das habe ich auch, kommt auch in der nächsten Stimme, es ist wirklich peinlich und beschämend für das deutsche Volk, dass nicht nur in Wunsiedel, sondern zum Beispiel auch hier in Bad Nenndorf Gedenktage für solche schrecklichen Fälle. In Bad Nenndorf handelt es sich um wirklich eines der schlimmsten englischen KZs für Deutsche, die sie da willkürlich reingesteckt haben nach dem Krieg von 45 bis 47. Dass das umfunktioniert wird, so ein Tag, wenn irgendwelche Rechten, ganz egal welcher Couleur, sagen, wir machen jetzt eine Gedenkveranstaltung, dass dann gegenwärtig der Trend sich abzeichnet, daraus ein Volksfest zu machen. Und das ist eine Beleidigung für uns. Nicht, wenn man daraus ein Volksfest macht. Und da habe ich nur dann geschrieben, das können Sie auch eine Stimme des Gewissens lesen, was würde die würden die Kirchen sagen, wenn in Deutschland der Karfreitag zu einem Festival umfunktioniert würde, bei dem halbnackte junge Damen bunt bemalt auf der nackten Haut einen Festzug anführen. Das, sowas machen die nämlich. Der Gedenktag für die Schlacht bei Jena und Auerstedt, ja. Das ist ja auch 2006, ja. Da machen sie die Kissenschlacht draus. Ja, ja. Eine was? Eine Kissenschlacht, eine multikulturelle Kissenschlacht. Ja, ja. Ja, und Hip-Hop und Bauchtanz und alles. Aber das ist nicht das deutsche Volk. Das dürfen wir uns nicht immer gefallen lassen. Deutsche Volk. Ja, ja, das dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Wir müssen dann wirklich durchhalten und etwas machen und ihr seht doch, es geht. Ich habe zwar auch manchmal gedacht, es geht nicht, aber es geht. Wir setzen immer noch einen drauf, ne? Das ist ehrlich. Ja, ja, das ist wirklich schlimm. Eine Frage, wie benehmen sich die Polizisten beim Prozesszündel? Ich höre immer, die sind ungefähr 30 oder 35 Polizisten für insgesamt vielleicht 50 Leute im Saal. Also das letzte Mal, wie ich da war, waren es nicht so viele. Allgemeine Stellung. Also waren es viel weniger. Wann war ich denn da vorher? Also am 1. September. Oder direkt feindlich? Nein, nein, nicht feindlich. Nein. Sie haben eingesehen, viel zu großes Polizeiaufgebot gemacht. Das habe ich nicht gesehen. Nur nein, die Gerichte. Nein. Das ist jetzt reduziert. Aber jetzt am 22. und am 29. ist nochmal jeweils am Freitag ein Termin von Zündel. Also nach meinem Eindruck, Sie verhalten sich korrekt. Es findet ja nichts mehr statt. Nee, es ist nur einmal. Bei den ersten Prozesstagen, da haben wir so sicher sehr merkwürdige Beobachtungen machen können, dass da einzelne Polizeibeamte, und zwar auch ältere, richtig euphorisch waren. Die tanzten dann und wollten uns praktisch umarmen, weil sie haben da was begriffen gehabt. Mhm. Und dann setzte natürlich der Versuch ein, das Publikum zu kujonieren, und da hat man die Polizei immer an beiden Flügeln postiert, die sollten aufpassen, wer klatscht, wer sich irgendwie äußert, die sollten sich gleich dicht festmachen. Ja. Aber sie sind da nicht aktiv geworden, was den Vorsitzenden und dann diesen Majordomus, irgendwie so ein ganz fetter Wichtigtuer, fürchterlich geärgert hat, dass die Polizisten da nicht zugegriffen haben und die Leute praktisch vorgeführt haben. Ist das in Mannheim gewesen? In Mannheim. Sie halten sich zurück. Ja, aber es findet eben nichts mehr statt. Also ich war nur einmal da in Mannheim und da war diese Schulklasse da. Ja, und da fand ja noch gar nichts statt. Nur mit dieser komischen Zeuge. Eigentlich ist es ja, das ist eine Theaterveranstaltung. Ja, ist es. Ne? So, und dann war die Schulklasse da. Da sitzen dann drei Rechtsanwälte vorne, die dann pedantisch darauf achten, dass die Rechtsstaatlichkeit eingehalten wird. Und genau das ist ja auch der Eindruck, den die Schulklasse gewonnen hat. Da ist ein übler, böser Nazi, der wird hier vor Gericht gestellt und das sind pedantische Rechtsanwälte, die auf jedes kleine Detail achten irgendwie und dann ist ja alles klar. Und dann waren die nachmittags raus. Kann man das nicht karikieren, sowas. Dass man ja, das aber der Weihnachtsschal... So eine Show-Veranstaltung macht. Ich meine, man darf nicht klatschen, dann kann man sich vielleicht vom Kopf hauen oder mit ja, oder was weiß ich, oder mit diesen Pompons da rumwedeln oder was. Ja, das nein, also mich hat es wirklich aufgeregt, dass man das nicht wirklich zu einer Show-Veranstaltung macht und wirklich zeigt, was es eigentlich ist, nämlich eine Show. Also das, an einem Punkt wurde das wirklich also ausgesprochen deutlich. Da hatte der Meinerzhagen, der kommt ja auf die komischen Ideen, die eigentlich immer gegen ihn sprechen, aber die macht er, die veranstaltet er. Da hatte er einen Zeugen kommen lassen von einem Kriminalkommissar oder was, der gleich am Anfang sagte, ich darf aber das und das und das alles nicht sagen, mein Berufsgeheim, das Berufsgeheimnis verbietet mir das. Und da wurde auch noch ein Brief verlesen, ebenfalls von wahrscheinlich einem vorgesetzten Staatsschützer, der auch sagte, über das und das darf er keine Aussagen machen. Und dann hat der Meinerzhagen immer wieder gepolt und wollte ihn dazu veranlassen, doch was zu sagen. Der sagte nämlich bei jedem zweiten Satz, darüber kann ich keine Aussage machen, der war also völlig überflüssig da. Und dann wurde der Jürgen Rieger plötzlich wütend und sagte, ich zeige Sie an, wenn Sie, das ist Nötigung des Beamten, was Sie da machen. Wenn Sie das weitermachen, zeige ich Sie an. Und Sie, Herr Kriminalkommissar, wenn Sie eine Antwort geben, zeige ich Sie auch an. Nicht? Ja, gut, da wurde das ist völlig, Ironie, und in einem anderen Fall sagte ja, der Staatsanwalt, fragte der Staatsanwalt, ja Herr Meinerzhagen, wie hängt das eigentlich mit dem Prozess zusammen, die Zeugenbefragung? Und da sagte dann Rieger oder Schaller, weiß ich nicht mehr, ja, es ist ja sehr selten, dass der Staatsanwalt und der Verteidiger übereinstimmen. Aber in diesem Fall stimme ich Ihnen, mein Herr Kollege, völlig zu. Ich frage Sie auch, was hat das mit dem Prozess zu tun? Das war auch so eine komische Zeugenvernehmung aus dem Jahr 1996 oder 97. Ja gut, aber das, ja, das ist eine Diskussion, das geht dann, wenn man dann zuhört und länger drin ist, dann merkt man das. Aber es entlarvt das nicht wirklich so als eine echte Show. Also ein ja, da muss man das draußen davor machen. Und ich weiß nicht, wo sind denn eigentlich die ganzen Kameraden, die Zeit haben und was weiß ich, da hingehen können und dann wo sind ein bisschen, sie? Ja, wo ja, sind wo die eine? Ja. Das wird mal als Show entlarvt. Also das, ich meine, ich habe das schon ein paar Mal gelesen, auch verstanden, das ist ja kein, man kann sich da nicht benehmen wie vor einem deutschen Gericht. Es ist kein deutsches Gericht. Es ist so, kein Prozess auch. Ja. Es ist wirklich kein Prozess. Es ist kein Prozess, so. Aber ja, jeder, die Besucher, die Schulklasse, hat genau diesen Eindruck bekommen, dass es ein Prozess ist. Und es hat nur noch ein fairer Prozess. Ich das kann doch nicht sein, eigentlich. Ich glaube, die Schulklasse hat den Eindruck bekommen, dass es alles... Das ist Haarspalterei da und gut, und er läuft seinen Sinn und alles prima, ja. Also mich hat das fürchterlich geärgert hinterher. Und da habe ich mir immer die Frage gestellt, wie kann man das wirklich entlarven eigentlich, als das, was es eigentlich ist. Naja, das können wir uns ja noch während dieses Seminars überlegen und mal Vorstellungen entwickeln. Vor allen Dingen, wenn es jetzt zu dem Ende des Prozesses kommt. Ja. Ob wir das einfach so hinnehmen wollen oder ob wir was tun wollen. Aber ja, da muss ja dieser Theater... Dann kommt anschließend nämlich Germa Rudolf. Ja. So, möchtest du noch etwas dazu sagen zu den Prozessen? Nö. Nein. Sind noch Fragen jetzt? Aber ich möchte zum Bielefelder Prozess noch fragen. Da hat der Staatsanwalt ja auch nicht zu den zu unserer Sache etwas gesagt, sondern dreiviertel Stunde über Adolf Hitler gesprochen. Über seine Geschichtskenntnisse. Über seine Geschichtskenntnisse. Und er ist Jahrgang 45. Ich habe ihn ja gefragt. 61 ist er. 61. Mhm. Hat er auch gesagt. Und er wollte gegen uns als Zeitzeugen etwas unternehmen. Nein, ich glaube, das ist anders zu verstehen, Ernst Otto. Ich glaube, er wollte sagen, weil er mich doch einmal unterbrochen hatte und gesagt hatte, Sie vergessen meinen Jahrgang, wie ich den Staatsanwalt in meiner Einlassung als Deutschen oder als Israel-Vertreter dargestellt habe. Er wollte uns wahrscheinlich zur Kenntnis geben, das merke ich auch, wenn er schreibt oder ich mit ihm telefoniere, dass er vom Kindergarten an nie was anderes gehört hat. Wir sollten doch bitte mal verstehen, er kann gar nicht anders denken. Aber was hat das mit und deswegen hat er doch sogar die Kühnheit gehabt zu sagen, der Antisemitismus ist eine Erfindung Hitlers. Nein, das stimmt doch. Nein. Aber da gebe ich dir nicht recht. Ich bin anderer Ansicht, also so wie ich ihn kennengelernt habe. Ich habe ja auch ein paar nette Gespräche und auch Briefwechsel mit ihm gehabt. Er ging auch in allen Pausen zu uns. Er ist davon überzeugt, nicht, dass er jetzt sagt, ich kann gar nicht anders, sondern er ist davon überzeugt, was er da an Schwachsinn losgelassen hat. Doch, der ist von seiner Mission überzeugt. Nein, das ist er nicht mehr. Guck mal, nein, das ist er nicht. Er ist nicht der Bösartige, das will ich mal sagen. Ist das so wichtig? Ja, der Staat war in Bielefeld bei einem Schwein. Also der hat gesagt, Sie können froh sein, also Ihre Ansichten, also mit der Rente, dieser Spruch bei einem Schwein. Also das war ja ungeheuerlich. Sie mit der Rente zu kurz. Beziehungen, genau, zu ihm waren. Sie sind Rentenbezieher von Leuten, die ins Rentensystem einzahlen, die nicht ihrer Meinung sind. Da dachte ich, fall hinten rüber. Ja. Das ist ja ein Rechtsanspruch und keine Einbruch. Das ist ein ungeheuerlicher Vorgang. Also der Kerl, der hätte man wirklich mal. Was? Das er ist nicht mehr lange im Amt, aber wir wissen nicht, was er das war ja. Und da bin ich ja mit Klaus auf seiner Meinung, der Kerl war doch total fanatisch. Und für mich sind eben solche Leute, die quasi so, das sind so Leute, die hängen so an der Hochtauchwand und mit aller Kraft versuchen sie doch noch über die Kante zu kommen, um die abzuspüren. Die sind fanatisch, die hin und sie, die weiß nicht, ob man die alle bezeugen soll. Und so. Man kann nicht alle mit. Nein, das braucht man ja auch nicht. Der Gegner ist und sagt, ach, die werden dann schon so früher, das werden vielleicht viele in meinen Seitenwechsel nochmal drüber nachdenken. Da bin ich schon der Meinung. Aber dass wir alle mitleben oder so. Ja, alle können vorstellen. Leben. Hitler hatte ja auch Gegner vor 33. Nach aber die KPD war ja 18% oder sowas. Und die SPD war ja auch bei 25 oder 20% oder so. Das war ja ein riesiger gegnerischer Block. Das wer hatte denn eine Einstellung bekommen? Wer hat mir vorhin, du, worüber war die Einstellung? Was wurde eingestellt? Horst Wessellied. Wie? Horst Wessellied, Sie ziehen im Geiste so einen Rhein mit. Ach, das haben Sie eingestellt. Das hat er eingestellt. So gut mich vorläufig eingestellt, wenn ich mich anständig benehme. Und ich, ja, und zu diesem Thema von wegen Rente und so, sein Lieblingssatz ist, sägen Sie doch nicht den Ast ab, auf dem Sie sitzen. Ja, und dann kommt die nächste Story mit 55 Millionen Toten, die Hitler zu verantworten hat. Ne? Das ist dann der letzte das Hammer. Immer noch? Ja, selbstverständlich. Nein, das kann man ihm nicht ausreden. Deswegen sage ich, der Mann ist davon überzeugt, was er sagt. Ja, den kann man nicht. Absolut. Jetzt, aber er ist nicht bösartig, nein, das nicht mal sagen. Er ist ein Mensch, der versucht auch noch irgendwo Wege zu finden. Das tut er. Aber er ist von seiner Überzeugung absolut überzeugt. Da gibt es gar nichts. Ja, das sehe ich auch so gut. Okay, dann sind wir einverstanden. Wir sind ja so erzogen. Einverstanden. Also du wirst ihn ja näher, du kennst die ganzen Kontakte und Gespräche, als ich nur zweimal einzugehen. Das war gefährlich. Den ich da hatte. Also diese Äußerungen waren so ungeheuer. Ich sage, ich projiziere jetzt mal eine ganze Persönlichkeitsstruktur auf diesen Mann. Und wenn er so einen Satz gesagt hat, dann was soll dann da noch kommen? Dann kann er alles. Gut, wir haben das gehört. Aber jetzt habt ihr doch noch einen Berliner Plan gehabt. Könnt ihr davon auch was sagen? In Bernau? In Bernau? Ja, in Bernau. Ja. Du bist ja der Beobachter, ich war ja... Also Herr Beobachter. Also man muss Wuppertal und Bernau zusammen. Ach, Wuppertal haben wir auch noch nicht berichtet. Ja? Unterschied wie Tag und Nacht. Ja. Also Meinhard Hagen hat in dieser Republik offensichtlich Maßstäbe gesetzt für einen Teil der Juristen, die mit solchen Prozessen befasst sind. Das erste Zeichen für diese Annahme hatten wir in einem Potsdamer Prozess gegen Dirk Reinecke, auch wegen Holocaustleugnung, bei einer gewissen Frau Holk, die während des Verfahrens umschwenkte, die zunächst erstmal es hingenommen hat, dass ich als Assistent der Verteidigung damit tätig war. Und dann kamen die Signale aus Mannheim, wie man da mit dieser Frage umgegangen ist. Und dann hat sie mich also aus der Verteidigerbank entfernt. Ich konnte dann im Zuschauerraum Platz nehmen. Und in Wuppertal, da war das also ein besonderes Erlebnis. Das ist eine Richterin, wie alt wird sie sein, 45 oder so? Bratig, Hosen. Die gleiche, die er nicht? Schon mal hatte. Ja. Ihre Lieblingsphase war auf meine Anordnung. Diktierte sie dann immer, was ins Protokoll zu kommen hat. Und im Zuschauerraum war es geteilt. Ein Teil, da saß dann die jüdische Gemeinde, also ganz offensichtlich Vertreter der jüdischen Gemeinde. Und dann auf der anderen Seite wir. Und die Vorsitzende, so nennt sie sich ja, die war offensichtlich bestrebt, einen guten Eindruck bei den Juden zu machen. Das ist ja für die Karriere, meint sie, richtig und wichtig. Und es ist ihr tatsächlich gelungen, jeglichen Schein von Gerichtsbarkeit zu zerstören. Das war die einhellige Reaktion auch im Publikum. Sie hat sich also wie ein Panzer über alles hinweggesetzt, hat ständig die Verteidigung, also Silvia Stolz, geduckt und nein, es kommt ins Schluss und ich gebe Ihnen jetzt noch 2 Minuten Zeit und dann hat sie dann irgendwas ins Protokoll diktiert, was die Tatsache gar nicht entsprach, hat alles abgewürgt und hat dann für alle wahrnehmbar Rechtsbeugung vorgeführt, also regelrecht zelebriert. Man konnte es daran sehen, also es wurde nicht gestattet, dass die Beweisanträge verlesen werden, was der Normalfall ist, vom Gesetzgeber vorgeschrieben, sondern sofort immer gleich schriftlich und im Selbstleseverfahren. Und da war ein Beweisantrag, der war etwa 100 Seiten lang. Das war der Einstellungsantrag. Oder der Einstellungsantrag. Nicht, also der Schritt der Verteidigung. Wir sagen, Artikel, Paragraph 130 ist kein Gesetz. Das erläutern wir. Und dann sagen wir, wenn es ein Gesetz ist, verstößt diese Bestimmung aber gegen Artikel 5 Grundgesetz Meinungsäußerungsfreiheit. Und da sieht das Gesetz selbst vor, dass wenn das Gericht überzeugt ist, dass eine Rechtsnorm gegen das Grundgesetz verstößt, dann muss das Verfahren zunächst eingestellt werden und die Sache muss dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vorgelegt werden. Das ist Artikel 100. Und dieser Antrag, der war etwas umfangreich, etwas über 100 Seiten. Und die Frau, am ersten Verhandlungstag hat sie dann wohl noch im Kopf gehabt, das wird eine längere Sitzung. Sie hat dann also 4 oder 5 neue Verhandlungstage anberaumt. Mhm. Während der Zwischenzeit zwischen dem ersten und zweiten Verhandlungstag wurde das dann wieder zurückgenommen und es wurde dann nur noch ein weiterer Verhandlungstag stehen gelassen. Und da wurde deutlich, was ich vorhatte, an diesem unbedingt zum Urteil zu kommen. Wir hatten da einen 84-jährigen Angeklagten, der aus Remscheid kam, früh um 6, sich also ins Auto gesetzt hat, nach Wuppertal gekommen ist und dann als 84-Jähriger da saß. Er kommt ja noch. Hierher. Mhm. Ja, ja. Die Warnung ging bis Mittag zunächst und dann zeichnete sich ab, dass diese Frau... wollte dann eine Pause haben. Und dahin bis auf sein Alter, dass es anstrengend ist. Und die wurde nicht genehmigt. Es war ja schon 4:30 oder 5. Und er sollte sein Schlusswort ja halten und vorher die Plädoyers sollten stattfinden. Mhm. Und er hat eben gesagt, ja, ich wollte jetzt nur das einschieben, an welcher Stelle er das gesagt hat. Das war also eh schon später. Er hat mehrere Herzbypasse. Und er hat eben dann gesagt, er kann der Sache eigentlich nicht mehr so gut folgen. Er ist so früh aufgestanden, er ist schon über 80 Jahre alt und muss auch seine Medikamente einnehmen. Und das hat sie aber überhaupt nicht interessiert. Sie hat dann 5 Minuten unterbrochen, damit er seine Medikamente einnehmen kann und dann hat sie es knallhart durchgezogen. Und das Krasseste war dann, dieser 100-seitige Antrag wurde in einem Exemplar dem Gericht übergeben. Die Vorsitzende veranlasste, dass eine Kopie gezogen wurde für die Staatsanwaltschaft. Und dann schreibt das Gesetz vor, dass die Mitglieder des Gerichts durch Lesen diesen Antrag zur Kenntnis nehmen müssen. Dafür stand dann zur Verfügung eine Viertelstunde oder so. Ja, es waren ja auch die restlichen Beweise. Ja, ja, die kamen noch dazu. Also, ja, und dann war es insgesamt halt eine halbe Stunde. Das war aber so ein Packen. Es ist jetzt nicht übertrieben. Der 100-seitige Antrag und noch viele Beweisanträge, insgesamt so viele. Und dafür eine halbe Stunde Zeit für die Laienrichter und auch für Sie zum Lesen. Also es ist völlig ausgeschlossen. Das wird auch im Mittelpunkt der Revision stehen, aber weiß der Teufel, die werden das auch decken irgendwie. Die haben Gelegenheit gehabt, das zur Kenntnis zu nehmen und dann hat sie weitergemacht, dann wurden die Plädoyers abgefordert und dann kam das Urteil, ich wurde dann zwischendurch rausgeschmissen. Weil ich habe Platzverweis bekommen, weil sie hat dann etwas völlig Falsches im Zusammenhang mit dieser Pause und der Verhandlungsunfähigkeit dieses Angeklagten falsch ins Protokoll diktiert, das betraf mich. Sie diktierte rein nach, das Gericht war also dann, hatte sich zurückgezogen, kam dann wieder raus und dann insistierte Kögel, der Angeklagte, auf einer Unterbrechung, weil er nicht mehr fähig ist, dieser Verhandlung zu folgen. Da hat es einfach ins Protokoll diktiert, nach Rücksprache mit Maler oder so erklärt. Nach einem Zwischenruf von dir hätte er das erst beantragt. Und deswegen ist es unbegründet und hat es also abgebügelt, habe ich aufgestanden, habe es gesagt, sie lügt oder sowas. Nicht? Na gut, sie lügt. Nicht? Und sie hast du gesagt? Habe ich gesagt, ja. Protokolliert. Ja. Ziemlich laut. Wie wird das Gehirn kühl? Ich dachte, ihr seid draußen wieder. Oder so. Ich sehe das. Ja. Das war die Berufung in Wuppertal. Das war die Berufung. Ja, was war mit der jüdischen Gemeinde? Das interessiert mich. Das waren die Zuhörer da von der Kirche. Ja. Das heißt, bei Juden? Ja. Zwei oder drei. Darf ich noch etwas dazu ergänzen? Ja, Günter Kögel hatte dann in seinem Schlusswort dargestellt, es ging, also das muss man vielleicht nochmal vorwegschicken, es ging darum, dass er im Deutschlandheft, was er aber seit zwei oder drei Jahren gar nicht mehr redigiert, sondern es hat jemand anders übernommen. Also vor drei Jahren hat er da einen Artikel von dem inzwischen verstorbenen Johannes Peter Ney gebracht und auch einen vom Woltersdorf und beide über die Asylanten- und Ausländerproblematik und mit sehr deutlichen, aber durchaus akzeptablen Ausdrücken. Und Günter Kögel hat nun in seinem Schlusswort zitiert, Kohl und, ich weiß nicht, Geißler, drei oder vier Politiker, die im Grunde inhaltlich genau das Gleiche gesagt haben wie Ney und Woltersdorf, nur ein bisschen andere Worte. Und Günter Kögel hat mir gesagt, das habe ich nicht mitgehört, oder hat er schriftlich, weiß ich nicht, das hätte sie ihm nachher vorgeworfen und gesagt, dass er das zitiert habe, das beweise seine Ausländerfeindlichkeit. Da war ich nicht mehr dabei. Das war eine Urteilsbegründung. Das war eine Urteilsbegründung, da war ich nicht. Hast du das gehört? Oder auch nicht? Oder hat er das schriftlich bekommen? Also Günter Kögel hat mir das nur am Telefon gesagt. Es war ja dann so turbulent. Ja, also jedenfalls... Da habe ich nicht alles mitgekriegt, so, was sie gesagt haben. Denn das ist ja wirklich ungeheuerlich, nicht? Zu sagen, dass er das zitiert von angesehenen bundesrepublikanischen Politikern, dergleichen, Schmidt auch, Helmut Schmidt auch, zu behaupten, das beweise seine Ausländerfeindlichkeit. Ja, aber das ist der Prozess, den man sich wünschen kann, ne? Der so offen einer Frage... Ja, das machen sie aber genau alle jetzt. Nein, nicht. Nein, hör doch zu. Nein, das ist wirklich keine Verallgemeinerung. Na gut. Nicht? Das genaue Gegenteil war nämlich in Bernau der Fall. Schön. Mhm. Dieser Prozess geht um die Verteilung eines offenen Briefes an den Geschichts... Ja, das ist die Viererbande. Das sind da so, das ist Rainer Link, das ist Gerhard Walter, das ist Dirk Reinicke und Wolfgang Hackert. Mitherausgeber da dieses großen Werkes. Die haben einen offenen Brief an den Schiedsrichter oder Schulleiter verteilt vor einer Schule in Bernau. Und die Lehrer also aufgefordert, den Schülern die Wahrheit zu sagen und sich nicht schuldig zu machen, indem sie die Lügen weiterverbreiten und so weiter. Und das hat dann zu diesem Strafverfahren geführt. Die erste Verhandlung, die fand im Juni 2005 statt. Und die kam sehr schnell zu einem Ende. Da saß der leitende Oberstaatsanwalt, das ist der Behördenchefvertreter, als Sitzungsvertreter vor dem Amtsgericht. Das ist absolut ungewöhnlich. Nicht? Ein leitender Oberstaatsanwalt geht nicht mehr als Sitzungsvertreter, sondern er macht Verwaltungsarbeit. Ja. Gar kein unangenehmer Typ. Ich nehme an, er ist ein Liebhaber von Rotwein, weißhaarig, jovial. Und da war eben das Bemerkenswerte, dass er nachdem dieser Prozess oder dieser Verhandlungstag nach einem Befangenheitsgesuch sehr schnell zum Ende kam, sagte er ja, wir können jetzt diese Verfahren nicht mehr nach Schema F durchführen, wir müssen uns da ganz anders vorbereiten. Und es ergab sich dann auch noch ein Gespräch mit der Vorsitzenden, nachdem die Verhandlung unterbrochen war. Und auch sie zeigte sich wohl ja, erstaunt, was sie jetzt hier machen soll. Nicht? Ich habe das also nicht genau bekommen. Silvia, hast du es mitbekommen, was sie in Richtung zu Dirk Reinig gesagt hat? Sowas wünscht man sich ja eher als Schwiegersohn. Ich habe nicht gehört, dass sie das gesagt hat, aber er erzählt. Nicht? Ja. Nicht? Das hat sie zu dem Angeklagten gesagt, ja, sowas hat man ja lieber als Schwiegersohn als Angeklagten jetzt hier. Und sie sagte, dann machen wir also weiter nach Ende der Sommerpause, also der Ferien. Angedacht war August, September letzten Jahres. Der neue Termin wurde dann erst für den Juni diesen Jahres angesetzt. Und er kam auch nach einer halben Stunde wieder zum Stillstand, weil sich herausgestellt hatte, ein Angeklagter, nämlich Rana Link, war nicht ordnungsgemäß geladen worden. Und da kann man sich vorstellen, dass das ein absichtliches Versehen war. Und dann wurde die Verhandlung vertagt auf den 1. September. Das hat also jetzt stattgefunden am 1. September. Und da zeigte sich eben auch die Vorsitzende völlig souverän, ganz ruhig. Sie hat also auch alle aussprechen lassen. Sie hat, was völlig ungewöhnlich ist, dem Angeklagten Link noch vor Verlesung des Anklagesatzes Gelegenheit gegeben zu einer etwas länglichen Erklärung zu seiner persönlichen Situation, mit dem Antrag, sein Verfahren innerhalb von 10 Minuten abzuwickeln und ein Urteil zu machen, denn es steht ja sowieso schon fest und er hätte anderes zu tun und er würde sich auf diese Geschichte gar nicht mehr einlassen wollen. Und das hat sie dann auch Wort für Wort ins Protokoll diktieren lassen. Nicht als und auch durch, gemacht? Was? Und hat das auch gemacht? Was? Nein, das war doch durch. So, und dann wartete man, dass das ganz schnell abgebügelt wird. Nein. Sie hat dann den Staatsanwalt gebeten, der hat dann den Anklagesatz lustlos verlesen und dann ging es, das ist das Schema, das in diesen Prozessen hier von der Verteidigung gewählt wurde, zunächst erstmal ein Antrag des Angeklagten hier, des Angeklagten Dirk Reinicke, die Öffentlichkeit auszuschließen mit der Begründung, dass in anderen Verfahren, siehe Rigolf Hennig, die Einlassung und das Schlusswort des Angeklagten eine neue Anklage und Verurteilung auslöst. Und da man eine solche Kette nicht ins Unendliche haben will, aber sich auch verteidigen will, müsse die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden, weil dann ist es kein Straftatbestand, da kann man sagen, was man will. Man darf es nur nicht in der Öffentlichkeit sagen. Und gleichzeitig, das gleiche Thema, brachte dann die Verteidigerin aus eigenem Recht, die hat gesagt, ich kann hier als Verteidigerin nicht wirken, wenn ich damit rechnen muss, dass was ich sage, dann Gegenstand einer Anklage wird. Sie ist inzwischen angeklagt, aber nicht für Potsdam, sondern im Fall Hennig in Lüneburg. Und deswegen müsse die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Da gibt es in der im Gerichtsverfassungsgesetz ähnliche Fälle, wenn also die Störung der öffentlichen Sicherheit in der Verhandlung zu befürchten ist, dann könne die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Öffentliche Sicherheit. Und da sagt man, ja, also wenn der Staat der Auffassung ist, wenn ein Verteidiger zum Beispiel in einem Holocaust-Verfahren Beweisanträge stellt, um die Offenkundigkeit in Frage zu stellen, dass das eine strafbare Handlung des Verteidigers ist, dann erklärt der Verteidiger, ich werde die öffentliche Ordnung in diesem Sinne, wie Sie das verstehen, stören. Also müssen Sie die Öffentlichkeit ausschließen. Bisher sind diese Anträge immer sofort abgelehnt worden mit der Begründung, und die hat hier dieser Staatsanwalt bewusst als Wiederholung anderer Staatsanwälte in anderen Verfahren, die sagen dann immer, es steht ja der Verteidigerin frei, sich im Rahmen der Gesetze zu halten bei ihrer Verteidigung und dann ist keine Störung der öffentlichen Ordnung zu befürchten. Nicht? Und das hat die Silvia also dann auch zitiert, diese Entscheidung, da sagt der Staatsanwalt, ja, das so ist es, Sie können ja im Rahmen der Gesetze verteidigen, also beantrage ich diesen Antrag zurückzuweisen. Normalerweise wird dann auch gleich sofort entschieden, die Viertelstunde, und dann wird ins Protokoll diktiert, die Anträge werden abgelehnt, weil hier hat die Frau was ganz anderes gemacht. Die hat gesagt, ich entscheide jetzt nicht, ich werde erst an einem Folgetag entscheiden. Vorher das, was ich zu entscheiden gedenke, den Prozessbeteiligten per Fax übermitteln, damit sie noch Stellung nehmen können. Dazu ist jetzt nichts gekommen. Und ich werde dann meine Entscheidung treffen. Und hat dann das zum Anlass genommen, jetzt sofort aus dem Stand heraus 5 weitere Termine, die nicht vorgesehen waren, anzuberaumen. Sie hat also offensichtlich vor, die Verteidigung ihre Anträge vorlesen zu lassen. Und es ist ein Novum. Also man soll keine voreiligen Schlüsse ziehen. Sie wird auch im Sinne dieses Systems wahrscheinlich urteilen. Aber sie gibt deutlich zu erkennen, dass ihr das, was jetzt so diese Linie von meiner Zeit ist, dass ihr das nicht passt. Ja, ein Novum ist es nicht, weil es gab ja schon mehrere Prozesse, wo ich alles verlesen konnte. Lüneburg auch. Lüneburg ist Paradebeispiel, da war der Richter auch ausgesprochen zuvorkommen und freilich ist übrigens der Richter, der dann über mich urteilen wird, dasselbe. Ja. Und der hat mich also völlig zuvorkommend und fair behandelt und hat aber halt dann kalt lächelnd Rigolf Hennig für 9 Monate ins Gefängnis geschickt. Also das, so ist es eben. Entweder sie sind freundlich und schicken die Leute ins Gefängnis, oder sie sind knallhart wie die unfair und brutal und betreiben einen offenen Rechtsbruch wie die Müller-Dost in Wuppertal. Aber das Ergebnis ist bislang immer dasselbe. Nur ich bin jetzt doch überrascht, weil so die letzten Erfahrungen haben eben gezeigt, dass die Richter der Mannheimer Linie frönen, also halt mir zu irgendeinem Zeitpunkt das Redeverbot erteilen. Und ich hatte schon befürchtet oder zumindest erwartet, das heißt befürchtet, das wäre ja auch nicht schlecht, aber ich hatte so damit gerechnet, dass also kein Richter mehr so richtig fair sein wird. Und insofern ist es für mich eine Überraschung, dass jetzt die Frau Kroh, also dass ich hier nochmal zumindest den Schein eines fairen Prozesses noch erleben. Na, wir werden sehen. Frau Weiß, haben Sie noch Beobachtungen gemacht, die hier ergänzend oder widersprechend von Interesse sein könnten? Also im Moment fällt mir das nicht ein. Sie haben es eigentlich sehr gut zusammengefasst geschildert. Also dimmig, muss man mal sagen. Mit der Märchenstunde. Ja, dann machen wir so diesen Punkt, diese Berichterstattung über die Prozesse. Da muss man also noch nachtragen, in Berlin-Tiergarten hat auch, es sind so immer die Aktivisten, die an verschiedenen Stellen angeklagt sind, ein Prozess wegen des gleichen offenen Briefes für die Schulleitung einer anderen Schule in Steglitz, hat dann beim Amtsgericht Tiergarten stattgefunden unter der Leitung des Amtsrichters und des Richters am Amtsgericht Berger, der am ersten Tag sehr unsicher wirkte, nämlich sehr bestimmt und das also mit Brachialgewalt durchziehen wollte, dann aber sehr schnell umgeschaltet hat. Als er so gemerkt hat, dass er bei den Angeklagten keinen Eindruck erweckt, sondern im Gegenteil Gegenreaktionen, die sehr laut und deutlich und gut waren, dann hat er umgeschaltet und hat dann geradezu mit der Verteidigerin geschäkert ab und zu. Nicht? Das war also ganz auffällig. Aber es war ein ganz knallharter Typ. Nicht? Und da kamen so bestimmte Stellen vor, der eine Angeklagte sprach nun zum Anklagevertreter und sagte, ja, Herr Staatsanwalt, Sie meinen, das kommt alles darauf nicht an, darauf kommt es nicht an, darauf kommt es nicht an, worauf kommt es denn an? Und da stand der Richter auf und sagte, das werde ich Ihnen zeigen, worauf es ankommt. Ging raus und da brach die Sitzung für etwa 10 Minuten und dann ging es weiter und da waren plötzlich 4 oder 5 Justizwachtmeister im Saal. Nicht? Also die reine Macht hatte da vorgeführt. Und dann auch die Verteidigung Sachen verlesen lassen, hat das alles soweit hingenommen, hat sich sogar ein etwas beinahe galantes Äußeres geben wollen und dann zum Schluss sagte er, das Ganze hätte, es hat 7 Tage gedauert, das Ganze hätten wir auch in 10 Minuten abhandeln können. Das war so das, was der Link dann in Bernau sagte, das geht ja alles in 10 Minuten. Nicht? Und das Gesetz sagt das so und ab Verurteilung. Ein Angeklagter, nämlich Rainer Link, hatte da vorher schon die richtige Formel geprägt, das sind alles Anklagen mit Verurteilungsgarantie. So mit läuft das. Garantien. Mit Verurteilungsgarantie. So. Also es gibt unterschiedliche Erfahrungen, aber bitte keine voreiligen Schlüsse. Ich bin der Auffassung, dass in einem nicht unerheblichen Umfang innerhalb der Justiz eine Debatte losgehen wird um diese Art der Prozesse. Jetzt kommt das Urteil im Falle Zündel, das wird sicherlich kontrovers aufgenommen, dafür spricht einiges. Und Irving, dieser Prozess hat ja auch hier in Deutschland Aufmerksamkeit im liberalen Bereich gefunden. Übrigens ist seine Rechtsbeschwerde verworfen worden, ist also jetzt rechtskräftig zu 3 Jahren verurteilt, wegen eines Satzes, der vor 16 Jahren in einer Veranstaltung vor einer Burschenschaft ausgesprochen wurde und die Gaskammer hat es nicht gegeben. Damals war das noch nach 16 Jahren wird dieser Mann, der also weltweit bekannt ist als Historiker, zu 3 Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Und das ist eigentlich gut. Wie bitte? Es wurde bestätigt bei der Berufung, die 3 Jahre. Es wurde ich weiß nicht, in Österreich, das nennt sich, glaube ich, Rechtsbeschwerde. Nichtigkeitsbeschwerde, das entspricht der Revision in Deutschland, das ist eben dann so. Die dritte Instanz ist es dann. Also was bei uns dem Bundesgerichtshof entspricht, entscheidet dann in Österreich über die Nichtigkeitsbeschwerde. Und dadurch wird es rechtskräftig. Und es bestätigt. Ja. Die 3 Jahre. Ja. Ja. Dadurch wird es rechtskräftig. Ja. Und wozu ist eigentlich Dimmig verurteilt? Zu 7.000, stimmt das? Nur in etwa. Ja, ja, 7.000 Euro. Der ist vorgestellt, weil er die Märchen in eine Verhandlung hinein gesagt hat, das ist ja hier eine Märchenstunde. Und daraufhin wurde er angeklagt vom Staatsanwalt und dann wurde er zu 7.000, entweder zu 4 Monaten auf Bewährung, Gefängnis oder zu 7.000 Euro. Nein, genau. Der Staatsanwalt oder die Staatsanwältin wollte unbedingt eine Freiheitsstrafe. Ja. 4 Monate, die hätten zur Bewährung ausgesetzt werden müssen, weil der Mann ist unbescholten, der hat sich Verdienst erworben im Bereich der Jugendarbeit und des Jugendschutzes, ist dafür mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden, das er übrigens zurückgegeben hat, nachdem auch Friedmann damit ausgezeichnet worden ist, sagt er, da will ich mit ihm nicht in einem Club sein. Und der saß als Prozessbeobachter, beziehungsweise als Zuhörer in einem Holocaust-Prozess gegen eine Frau, die sich empört hat, wie die Kinder in der Schule mit diesen Lügen konfrontiert werden, und hat an eine Lehrerin wohl einen entsprechenden Brief mit Unterlagen geschrieben, denen eine Hülle gegeben, die soll durchsichtig gewesen sein, und hat diese Hülle dem Sohn dieser Lehrerin und der Pfarrerin gegeben, er sollte das der Mutter geben. Darin wurde ein Verbreiten gesehen, denn der Junge hätte das zur Kenntnis nehmen können. So. Weil sie eine Klarsichthülle war. Eine Klarsichthülle. Und das ist also diese Frau, das Wort Hersbecken, verurteilt worden in Neuss war das oder Düsseldorf. Und dann kam es zur Urteilsbegründung, und da wurde wieder von der unglaublich großen Zahl von Juden, die da vernichtet worden sind, gesprochen. Als und Urteilsspruch, also als Urteilsbegründung. So vage hat sich der Richter ausgedrückt. Na, hat nichts mehr gesagt von Gaskammern, nichts, gar nichts mehr, sondern nur diese unglaublich, unvorstellbar große Zahl. Und in diesem Zusammenhang, und das ist strittig übrigens, soll Karl Dimmich gerufen haben, das ist ja eine Märchenstunde. Daraufhin bekam er die Anklage, wurde in der ersten Instanz, wie gesagt, zu 7.000 Euro verurteilt. Der Gericht hat das so begründet, warum er keine Freiheitsstrafe verhängt hat. Er sagte, die hätte ich ja, weil sie Erstbestrafter wären und sonst tadellos, nichts gegen sie spricht, hätte er das zur Bewährung aussetzen müssen. Aber das würde ihm weniger wehtun als die 7.000 Euro. Und wahrscheinlich bei seiner Uneinsichtigkeit würde er irgendwann mal sein Leben im Gefängnis beschließen, und bis dahin müsste er dann, weil die 7.000 Euro seinen Etat ja schmälern, dann den billigen Pudding bei Aldi kaufen und sich davon ernähren. Nicht so wird, und das ganze Thema würde sich dann biologisch lösen. Und das ist in Berufung gegangen, in der Berufungsverhandlung, wie gesagt, sind die Staatsanwaltschaft ist in Berufung gegangen, die Verteidigung ist in Berufung gegangen, beide Berufungen sind verworfen worden, das bleibt bei den 7.000 Euro. Für die Märchenstunde. Für die Märchenstunde. Das ist unglaublich. Unglaublich ist das. Wunderbar, besser kann man die Verhältnismäßigkeit gar nicht demonstrieren. Also, das muss ich ja empören darüber. Eine Urteile werden ohne Empörung. Herr Höpst hat das Wort. Frau Schmidt ist doch schon seit August 43 nicht mehr mit Zyklon B beliefert worden. Und im März 44 haben die alliierten Bomber die Produktionsstätten von Zyklon B zerstört. Und soweit ich weiß, nach allen Zeugenaussagen wurden die schlimmsten Vergasungen vorgenommen in Auschwitz im Sommer 1944. Zu Deutsch: Hunderttausende wurden vergast ohne Gas. Ohne Zyklon B. Das wäre doch ein Sachvortrag. Herr Höchst, wir haben so einen Sachvortrag. Der wird ja nicht zugelassen. Der wird nicht. Das ist alles da, das Gericht hat das alles. Herr Goethe. Woher haben Sie Ihre Information? Moment, das eine kommt aus der Vierteljahresschrift für freie Geschichte. Ja, Jana Rudolf. Und das zweite ist hier. Habe ich gleich historische Tatsachen. Alles liegt dem Gericht vor. Nee, das ist in dem blauen Buch noch nicht drin, weil das ganz neu ist. Aber Herr Goethe, Sie hat sich gemeldet. Ja, ich hatte nur eine Frage. Also was ich, wir haben ja das Veranstaltung, hatten wir ja auch zu den Zündelprozessen. Ich habe ja also Rilke, dass man ja mit großen Hoffnungen in die Prozess reingeht, auch ins Wuppertal oder Lüneburg und jetzt auch Bielefeld, aber dass man erkennen muss, wie Frau Referentin Stolz es ja auch sagt, dass letztendlich immer das Gleiche herauskommt. Wenn man das jetzt realisiert, das heißt, man hat jetzt den Schwung, aber mit einem Schwung den Berg hochfahren, kommt auch noch ganz gut hoch. Irgendwann verlangsamt sich die Geschwindigkeit. Was können wir denn, aber was nein, nein, Tim, Herr Götte, um die Strategie zu ändern? Oder? Nein! Können wir denn mit den Prozessen wirklich das Eis geben? Nein, das, Sie haben etwas, eine völlig falsche Interpretation dieser Strategie gegeben. Es war nicht die Erwartung und die Hoffnung, dass man in diesen Prozessen, die jetzt laufen, schon einen Durchbruch erzielt. Sondern die Justiz als Institution ist durch diese Prozesse unter Stress geraten. Könnt ihr das später machen, bitte? Ja? Sozusagen. Nein, nicht, sondern Sie mit diesen Materialien konfrontieren und Sie sagen, und wenn ihr euch darüber hinwegsetzt, ihr begeht Rechtsbeugung und ihr macht dieses und macht jenes. Genau das, was auch in diesen Erklärungen dem Gericht gesagt wird. In Mannheim zum Beispiel. Nicht? Und Sie können davon ausgehen, dass nicht alle Richter, die letztendlich mal irgendwie mit einem Holocaust-Verfahren befasst sein werden, halunken sind. Und irgendwann bricht das. Und die ersten Anzeichen gibt es ja, diese unterschiedliche Prozessführung, dass Termine verschoben werden. Lange Wartezeiten. Nicht Winkler jahrelang, bei Ursula Haverbeck jahrelang geschoben, bei mir jahrelang geschoben. Ich bin noch nicht ein einziges Mal wegen Leugnung des Holocaust verurteilt und tue das aber schon seit 3-4 Jahren und zwar deutlich und vor der Fernsehkamera. Mhm. Nicht? Und die haben Schwierigkeiten. Es gibt dann in der Justiz eben auch solche Leute wie der Bertram, das ist ein Vorsitzender Richter außer Diensten, war auch als Strafkammervorsitzender mit Holocaustfällen in Hamburg befasst und der schreibt im führenden juristischen Organ der neuen juristischen Wochenschrift und sagt, also mit Artikel 130, mit Paragraph 130, das geht nicht mit Artikel 5 zusammen, hier muss der Gesetzgeber endlich zurückrudern, damit in der Bundesrepublik wieder rechtsstaatliche Verhältnisse einkehren. Aber das nicht? Haben Sie doch ewig schon eingereicht beim BVG. Das war doch die Sache mit Stuttgart. Und Herr Götte, wir haben diese Erwartung nicht, die Sie hier unterstellen. Gut, okay. Dann wäre es eine falsche Strategie gewesen. Nicht? Also bitte nicht glauben, dass wir diesen Punkt mit ein paar Prozessen hier jetzt sofort knacken können. Das hat eine weltgeschichtliche Bedeutung und Dimension. Das ist völlig falsch. Ich würde ja so sagen, natürlich erwarten wir, dass irgendwann der Durchbruch kommt. Auf welche Weise wissen wir ja nicht. Ob jetzt der Bundestag plötzlich den 130 abschafft oder ob das Bundesverfassungsgericht sagt, er ist verfassungswidrig oder ob ein Richter oder mehrere anfangen freizusprechen. Was im Einzelnen passieren wird, wissen wir ja nicht. Aber ich möchte davor warnen, nur weil der Erfolg noch nicht da ist, gleich zu sagen, die Strategie sei verkehrt, man müsste jetzt eine andere Strategie machen. Die Strategie ist gut und wir sehen an verschiedenen Punkten, dass sie Wirkung hat. Nur was erwarten wir denn? Es wird jetzt seit relativ kurzer Zeit gemacht. Wir müssen gegen 60 Jahre, gegen 60 Jahre ankämpfen, das geht nicht so. Richtig. Also wir müssen auch konsequent sein und nicht gleich wieder die Strategie wechseln, nur weil es jetzt nicht so weiterentwickelt. Ich habe mich etwas falsch ausgedrückt. Nö, nee, brauch nicht mal. Wie denn, was denn? Anregungen sind willkommen. Anregungen sind willkommen. Anregungen sind willkommen und sie werden auch modifiziert, je nach wie der Prozess läuft und es kommen immer wieder neue Sachen dazu. Nur die grundlegende Strategie ist immer dieselbe. Und die ist auch richtig. Das ist der direkte Angriff, indem man die Wahrheit ganz frontal ausspricht. Das ist die Strategie, jetzt grob gesagt. Herr Mioska. Ich finde, wegen der Offenkundigkeit können Sie gar nicht argumentieren. Bitte? Wegen der Offenkundigkeit können Sie gar nicht argumentieren. Also das heißt, auch der Prozess Zündel, das ist ein Prozess, wo man von allem spricht, nur nicht vom Thema. Ja eben, das ist aber deutlich geworden. Das ist auch was. Ich könnte es kurz lesen, da sind nur ein paar Zeilen von Ingrid Rienland, die schreibt, nur für diese Vermeidung des tabuisierten Holocaust-Themas und die ängstliche Besorgnis, den Gang der Verhandlung vom eigentlichen Thema fernzuhalten, dürfte eine Taktik der Anklage sein, an Sündenangehänger die Teilnahme am Prozess zu verleiden und genauso natürlich den Medien. Also selbst Ingrid Rindland, also sie sagt, dieses Prozess bei Zündel, das ist grotesk, das ist eine Farce. Man spricht von allem drum, nur nicht vom, von dem, was er stand ja sogar in der EVP. Und ich will nicht hoffen, dass wir dann vorwärts gehen. Na, das ist doch gerade der Punkt. Es stand ja sogar in der FAZ drinnen, dass über unwichtige Sachen gesprochen wird, während des Prozesses, nur nicht über den Anklagepunkt. Das fällt doch allen auf, das fällt der Presse auf, das fällt den Juristen auf. Und es ist durch den Zündelprozess so richtig klar und bekannt geworden und es wirkt ja schon in Juristenkreisen. Wir erhalten immer wieder Anrufe von Rechtsanwälten, die sagen, ja, so, was ist denn da? Vor allem das Publikum, das Publikum, ja, die Information. Ich habe die Frage gestellt, was man in der Richtung noch tun könnte. Dazu muss man erstens mal sagen, ich finde die Strategie ganz fantastisch. Denn das Thema muss aufgegriffen und das muss durchgefochten werden, so lange und so gut wir können. Ja, das ist klar. Das ist klar, wenn ich alle. Also ich möchte noch wir erzielen eine größere Wirkung, wenn wir das in die Breite bringen. Das heißt also nicht nur Rechtsanwälte schreiben mal zurück, sondern sogar ganz allgemein, auch die Juristen, ob Richter oder Anwälte oder Anwälte, wer auch immer, die müssen auch in ihrem beruflichen Milieu und in ihrem privaten Umfeld auch darauf angesprochen werden. Hör mal, was machst du denn da? Das darf doch nicht wahr sein, ich habe gelesen so und so. Das heißt also, die Öffentlichkeitsarbeit zu diesem Punkt, wenn wir die meines Erachtens noch ein bisschen intensivieren könnten, ja, hilft uns das weiter. Da können alle zu beitragen. So, jetzt mal, ich bin stolz, noch nicht fertig, hat sie gesagt. Ich war vorhin ja mitten im Satz und nur weil ich Atem schöpfe, heißt das noch nicht, wenn ich fertig bin. Also uns hat ein junger Anwalt angerufen und der schreibt auch für juristische Zeitschriften, für juristische Fachzeitschriften. Der hat schon begonnen, sich zu spezialisieren für Staatsschutzprozesse, Staatsschutzfälle und Ähnliches und wird auch darüber schreiben, über diesen Zündelprozess und über andere, mit denen wir zu tun haben. Er glaubt zwar noch an den Holocaust, aber sagt, das interessiert mich eigentlich jetzt gar nicht, ob der jetzt stattgefunden hat oder nicht. Es geht darum, wie diese Prozesse ablaufen. Und die laufen eben nicht rechtsstaatlich. Das fällt eben auf. Und er sagt, dass gerade der Zündelprozess, also mein Ausschluss, dass das eben in wichtigen Internetseiten für die Juristen eben zu dem Zeitpunkt bei den obersten, also an oberster Stelle war, davon also viele Juristen mitgekriegt haben. Darf ich ergänzen? Und er hat auch betont, dass das sehr sachlich einfach nur beschrieben wurde, was mir vorgeworfen wurde. Also es wurde einfach so sachlich dargestellt im Grunde. Darf ich hier ein paar Juristen haben? Das ist der Internetauftritt des Beck Verlags, das führende juristische Verlag, der sehr sachlich über diesen Vorfall berichtet. Und das ist eben ein Zeichen, dass das in Juristenkreisen Gegenstand von Überlegungen geworden ist. Und der Visuschiel, der hier schreibt, der auch über den Fall der Jungen Freiheit, der ist, wie gesagt, sehr aktiv geworden und will jetzt auch in den Zündelprozess noch als Verteidiger einsteigen, wenn er denn den Ernst Zündel dazu bekommt, dass Zündel mal sagt, worum es geht. Genau, ja. Das ist eigentlich der Skandal. Dass Zündel kein Wort sagt zur Sache. Und das ist die Sache von Verteidigern, die nicht sowieso hier hervorgetreten sind durch besonderen Mut, die eben sich auch dazu verstehen, die Sache nicht vorzubringen, die keine Anträge verlesen. Und so läuft jetzt der Zündelprozess etwas unrund, würde ich sagen. Ich dachte, das wäre eine Strategie. Nein, das ist keine Strategie. Nicht unsere. Ich dachte, das sei abgesprochen. Nein. Ja, abgesprochen schon, aber wir hätten es gerne anders gehabt. Naja, das war ja ein Ringen in der... Und das Publikum erfährt nichts, worum es geht, weil alles nur im Selbstleseverfahren, die ganzen Äußerungen von Zündel, die strafbar sein sollen, wo sich jeder, das habe ich ja so in Wuppertal erlebt, dass die Leute da gehört haben, worum es geht, haben gesagt, das soll strafbar sein. Nicht? Und um diese Peinlichkeit zu vermeiden, ist da in Mannheim ein Deckel draufgelegt worden. Alles nur im Selbstleseverfahren. Ja, warum sagt er denn nichts? Ja, warum sagt er denn nichts? Also ich habe dazu geäußert. Ja, das sind halt interne Diskussionen, das möchte ich jetzt nicht bloß ausbreiten, das hat halt mit, das Verteidigerteam ist in dieser Hinsicht nicht einig. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Es gibt kein Verteidigerteam. Ja, es ist kein Team, aber die Verteidiger, die halt hier beteiligt sind, sind sich da nicht einig und Herr Zündel wird halt auch jemanden, der ihm rät, sich nicht zu äußern. Und die Anwälte sagen auch so wenig, selbst Wege. Sagen zu wenig. Zu wenig, ja. Also, aber vielleicht können Sie... Ich würde sagen, die Landwirtzeichen, selbst ein Riegel oder ein Schaller, die sind ein bisschen anständig geworden. Die Journalie freut sich darüber. Aber vielleicht können Sie uns bitte sagen, wie Sie eigentlich strategisch vorgehen wollten im Zündelprozess und was jetzt... Die Frau weiß es nicht, leider nicht. Das unterfällt dem Anwaltsgeheimnis, dem Mandatsgeheimnis. Ich hoffe, dass es möglich sein wird, nach der Urteilsverkündung in einer Pressekonferenz etwas genauer die Dinge darzustellen. Würdest du das machen? Ja. Ja? So, jetzt müssen wir mal kurz Pause machen, weil hier das Medium erschöpft ist und ein neues eingelegt wird. Ne? Das ist derselbe, das ist ja das ganz wichtig.